An der CAU läuft erst seit kurzem die Wahl des Studierendenparlaments, kurz Stupa. Und schon gibt's den ersten Streit zwischen zwei Hochschulgruppen, die zur Stupa-Wahl antreten. Und zwar zwischen den Jusos und dem Ring christlich-demokratischer Studenten, kurz RCDS. Es geht um ein Wahlplakat des RCDS, auf dem sind zwei Hände zu sehen, die sich auf dem Asphalt festkleben. Dazu steht auf dem Plakat: Lass deine Stimme nicht links liegen. Die Jusos haben das Wahlplakat auf dem Campus entdeckt und sich empört gezeigt. Auf Instagram haben sie unter anderem geschrieben, dass es billiger Populismus sei, der so auch von der AfD hätte kommen können. Und weiter, dass der RCDS in Teilen rechten und nationalsozialistischen Gedankengut eine Stimme verleihen möchte. Wir möchten den Populismusbegriff jetzt näher beleuchten, denn der fliegt uns bei dem Streit ja ganz schön um die Ohren. Darüber haben wir mit Jan Zehmann gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Sozialwissenschaften an der Uni Kiel und arbeitet am Lehrstuhl von Dirk Nabers. Bei seiner Arbeit beschäftigt sich Zehmann viel mit internationaler politischer Soziologie und auch viel mit dem Populismusverständnis. Deshalb die Frage jetzt an Jan Zehmann. Das Wahlplakat vom RCDS, ist das populistisch, so wie es die Jusos sagen? Nein. Das ist einfach nur vielleicht polemisch oder plakativ, aber populistisch im wissenschaftlichen Sinn ist das nicht. Warum denn nicht? Da ist überhaupt nichts drin, was mit Populismus zu tun hat eigentlich. Also Populismus teilt die Gesellschaft in zwei Teile auf. Das ist so die Minimaldefinition. Das kann Rechtspopulismus sein, das kann Linkspopulismus sein. Beim Rechtspopulismus ist es dann oft wir. Also es gibt irgendwie eine positive Essenz, sowas wie man muss deutsch sein oder man muss weiß sein oder man muss christlich sein oder irgendwie sowas, sehen wir überall auf der Welt. Beim Linkspopulismus kann es einfach sein, wir alle, also es ist eigentlich egal, wer wir sind, da definiert sich es dann über den Gegner, die Elite, die sich nicht um den Klimawandel kümmert, die Elite bei Occupy, aber das muss gegeben sein. Die Gesellschaft muss in zwei Teile aufgeteilt sein, dann ist es populistisch und das sehe ich hier gar nicht. Aber wenn es nicht Populismus ist, was ist es denn dann? Das ist eher, ja, das ist halt vielleicht ein bisschen plakativ oder polemisch, ne? Also so, man sagt vielleicht auch unter der Gürtellinie oder ein bisschen flach, aber es ist nicht populistisch. Und es wird aber ständig falsch benutzt. Also man kann denen jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen, denn es wird in den Mainstream-Medien immer falsch benutzt. So, wenn irgendwelche Fußballer sich da gegenseitig Vorwürfe machen und Rummenigge sagt, irgendwie, das ist populistisch von Rudi Völler, dann hat Rudi Völler wahrscheinlich irgendwie ja, einen kleinen Vorwurf an die Bayern abgelassen, aber der Vorwurf wird wahrscheinlich gar nicht populistisch gewesen sein, sondern es war einfach vielleicht ein bisschen polemisch. Die Antwort des RCDS hat ja nicht lange auf sich warten lassen. Die Hochschulgruppe hat sich fassungslos gezeigt und gesagt, dass der Vorwurf mit dem nationalsozialistischen Gedankengut haltlos sei. Nicht ihr eigenes Wahlplakat sei populistisch, so der RCDS, sondern die Aussagen der Jusos. Aber nach dem, was wir jetzt gehört haben, Jan Zehmann, ist der Vorwurf der Jusos doch auch nicht populistisch, oder? Also sehe ich auch nicht. Nach dem, was ich gerade so definiert habe, ist das da irgendwie nicht, ne? Und wenn wir Populismus noch ein bisschen genauer sehen wollen, eigentlich müssen da dann auch unterschiedliche Forderungen sein, die irgendwie nicht beantwortet werden im System und dann entsteht so ein populistischer Moment. Dann können sich die Leute vielleicht zusammenschließen, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Sachen hatten, die sie gestört haben. Dann können sie sich potenziell zu so einer größeren Bewegung zusammenschließen, die dann diesen Wandel fordert und da dann auch mehr Gehör findet, als wenn ich jetzt alleine irgendwo hingehe und meine einzige Forderung stelle. Das ist eigentlich populistisch und kann, wie gesagt, links oder rechts sein, aber das ist einfach nur... Ja, das ist einfach nur Polemik. Sagt Jan Zehmann vom Institut für Sozialwissenschaften der Uni Kiel. Wir halten also fest, beim Streit um das Wahlplakat des RCDS ging es um Populismus, den sich die Jusos und der RCDS gegenseitig vorgeworfen haben. Aber eigentlich wurde der Begriff falsch benutzt und es ist am Ende nur Polemik.